weiß seit vielen Tagen, ich bin immer nur dein. Hörst du dieses kleine Lied, denke du auch an mich. Es soll dir ganz zärtlich sagen, ja, ich liebe nur dich. Schon seit vielen Stunden, seit ich dich gefunden, weiß ich, es kann nur Liebe sein. Dieses kleine Liebeslied sing ich dir nur allein. Es soll immer da ein Zeichen meiner Liebe zu dir sein. Als kleiner Gruß mein Lied durch alle Räume zieht, über Wiesen, über Wald und Feld, zieht es hin in die ganze Welt. Es klingt mein Herz darin, mein Lied trägt zu dir hin. Drum habe Dank für so viel Glück und bring mir bald mein Herz zurück. Stunden, seit ich dich gefunden.